Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das steht so in der Bibel? Die Bergpredigt, Matthäus 5, 43 bis 46. Das Thema Feindesliebe gibt es in beiden Heiligen Schriften. So wie Gott die bösen Taten der Menschen vergilt, so sollen auch die Menschen barmherzig gegenüber ihren Mitmenschen sein. Ganz ähnlich wie im Koran. Ich bin mir sicher, Miss Henshaw wäre auch zu einem Gespräch bereit, wenn wir uns alle einfach einmal zuhören würden. So verschieden sind wir doch alle nicht. Genauso wie unsere Religionen nicht so unterschiedlich sind, wie sie beide denken. Gut, Sie haben vermutlich recht. Ich habe überreagiert. Man kann das nicht verallgemeinern. Gut gemacht. Addiere auf deinem Zettel einen Punkt zu deinem Punktestand. Ich habe auch schon sehr viele nette Christen getroffen. Mr. Dyke zum Beispiel. Aber seit der Sache mit dem Pfarrer und den ewigen Streitereien mit Miss Henshaw kocht hier so einiges hoch. Und irgendwo kann ich es schon verstehen. Genauso wie es schlechte Christen gibt, gibt es auch schlechte Muslime. Vor 2 Wochen streunte hier dieser ekelige Mr. Hassan herum. Purer Abschaum. Hui, gleich 2 neue Namen für meine Recherchen. Mr. Dyke scheint also ein netter Christ zu sein. Mr. Hassan hingegen ein komischer Zeitgenosse. Ich sollte mir beide Namen mal merken. Haben Sie nun eine Minute Zeit für mich? Ich versuche, den Fall mit Father Joe und den Brand aufzuklären und wäre echt froh, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten. Einverstanden. Ich habe mich schon ein wenig beruhigt. Was möchten Sie wissen? Wenn er etwas über sich erzählen soll, wähle Track 35. Wenn du ihn über den netten Mr. Dyke befragen willst, wähle Track 36. Wenn du ihn über den merkwürdigen Mr. Hassan befragen willst, wähle Track 37. Wähle jetzt den gewünschten Track.